Byte FM. Es ist 23 Uhr. January is the first month of the year. January is the first month of the year. Und der erste Monat des Jahres hat sich gerade auch schon wieder verabschiedet. Aber man könnte ja versuchen, den Januar noch so ein wenig festzuhalten. Etwa mit dieser freundlichen Gitarrenmusik, die passenderweise den Titel January trägt. Und man könnte fragen, wie war er denn so, der erste Monat des Jahres? Seit geraumer Zeit denken viele, nur nicht zurückschauen, die letzten Monate und Jahre, die waren überwiegend schrecklich. Schlussstrich drunter und nur noch nach vorne schauen. Es kann ja nur noch besser werden. Aber was war mit dem gerade zu Ende gegangenen Monat? War der auch nur zum Vergessen? Hallo und willkommen im Kramladen mit Volker Rebell und mit der These, der Januar war gut. Das Jahr 2024 hat besser begonnen, als das alte zu Ende ging. Der Januar 2024 hatte durchaus Erfreuliches zu bieten, musikalisch wie gesellschaftlich. Starke, wirklich hörenswerte Alben hat uns der Januar beschert. Und in der deutschen Öffentlichkeit war ein erstaunlicher Wandel auf den Straßen zu sehen. Es gab und gibt immer noch Massendemonstrationen gegen Rechtsradikale, gegen Fremdenhass und Rassismus und für Demokratie und eine weltoffene Gesellschaft. Die Mehrheitsgesellschaft macht deutlich, wer das Volk ist und dass die krakeelten "Wir sind das Volk" Wutbürger nur eine radikale Minderheit sind. Was hat der Januar noch an Erfreulichem gebracht? Zum Insekt des Jahres wurde der Stierkäfer Typhoeus typhoeus gekürt. Aus der Familie der Mistkäfer. Was gab es noch? Die Berliner Morgenpost titelte am 30. Januar, Zitat, Donald Trump macht plötzlich wirre Fehler, er lässt geistig nach. Trump fällt in seinen Reden zuletzt durch Aussätze auf. Nun wachsen Zweifel an seiner geistigen Fitness. Zitat Ende. Gibt es diese Zweifel nicht schon seit Jahren? Keinerlei Zweifel gibt es an der besonderen Qualität einer großen Zahl von Alben, die im Januar veröffentlicht wurden. Und darauf will diese Stunde ihr besonderes Augen- und Ohrenmerk richten. Am 26. Januar erschien das neue Album Real Life der jungen polnischen Bassvirtuosin und Komponistin Kinga Klick. Ihre verblüffende Spieltechnik führt sie gleich zu Beginn des Titels The Friend You Call vor. Doch im weiteren Verlauf dieses songähnlichen Instrumentalstücks, da stellt sie ihr Bassspiel ganz in den Dienst der melodischen Form. Nach 3 Minuten wandelt sich das bislang verhalten ablaufende, melodiebetonte Stück in einen veritablen Jazzrock-Sturmlauf. Doch ganz am Anfang zaubert die Bassistin schwindelerregend schöne Bassfiguren. Thank you. die eben gerade am 27. Januar 27 Jahre alt gewordene Bassartistin und Komponistin Kinga Glick hat einen Tag vor ihrem Geburtstag ihr neues hervorragendes Album Real Life vorgelegt, in dem sie ihre fulminante Bassspieltechnik auf eher dezente Weise zu Gehör bringt. Hier, jetzt im Hintergrund, ist ihr balladesker Titel Island zu hören, in dem erneut ein bestimmtes Melodieinstrument besonders hervorsticht, das digitale Blasinstrument Aerophone, gespielt von Casey Benjamin, einem afroamerikanischen Musiker aus New York, der in der Jazzszene wohl bekannt ist. Noch deutlich mehr Aufmerksamkeit als Kinga Glicks Album Real Life zog das neue, das zweite Album Wall of Ice von The Smile auf sich, das ebenfalls am 26. Januar veröffentlicht wurde. The Smile ist das Trio, das die beiden Radiohead-Musiker Tom York und Johnny Greenwood zusammen mit dem Jazz-Schlagzeuger Tom Skinner 2021 während des Lockdown gegründet hatten. Das pandemiebedingte Eingesperrtsein hat beim Trio The Smile besondere Kreativität freigesetzt, die schon im Debütalbum A Light for Attracting Attention 2022 zu bewundern war. Das Zweitwerk Wall of Ice wird nun von den meisten Kritikern zu Recht noch ein Stück höher eingestuft. Zeit Online sprach von freigeistigem Artrock und damit vom Besten, was derzeit zu haben sei. Wall of Ice wurde zum Album des Monats gekürt von den Rockmagazinen Rolling Stone und Eclipsed. Als Album der Woche lief Wall of Ice in den Radioprogrammen von Radio 1 und Byte FM. Kritiker schwärmen von dreidimensionalen Klangräumen und bizarrer Schönheit. Das britische Magazin Uncut schreibt in der Ausgabe Februar 2024, Zitat, The Smile haben in puncto Herausforderungen, Überraschungen und Schönheit in ihrer Musik alle Erwartungen übertroffen. Man bräuchte der aufgelösten Superband Radiohead nicht nachtrauen. The Smile sei ein würdiger Nachfolger, der sogar noch über den Klangkosmos von Radiohead hinausweise. Das folgende Stück Read the Room ist dafür ein gutes Beispiel. Der Song beginnt mit einer Gitarrenfigur, die an Robert Fripps Gitarrencharakteristik bei King Crimson erinnert. Tom York unterbricht seinen nervösen Gesang zu Beginn plötzlich durch ruhig entspannte Passagen in tiefer Stimmlage gesungen, um danach sogleich wieder anzuziehen, erneut in hohe Lagen zu wechseln, nun aber sehr melodiös und gar in harmonischer Zweistimmigkeit. Doch am Ende rockt es ruppiger, überlagert von gegenläufigen Gitarrenfiguren und sphärischen Gesangslinien. Der Schluss endet abrupt mit der Textzeile »Everybody thinks so«. Worum es da in Tom Yorks kryptischem Songtext geht, bedarf einer freien Auslegung. Einzelne Zeilen sind verständlich, etwa die folgenden. Diese massiven Egos sind so groß, dass sie das Licht beugen. Ich zähle bis drei, haltet den Scheiß von mir fern. komm schon raus, wir wissen, du bist da drin. Jeder denkt das. Everybody thinks so. So endet dieser Song Read the Room plötzlich und abrupt und lässt einen etwas ratlos zurück, jedenfalls was die Textaufforderung bedeuten soll. Du solltest den Raum lesen. Hä? Sehr viel Freiraum für Assoziationen bietet nicht nur der Text, sondern erst recht die vielschichtige Musik des neuen Albums Wall of Ice von The Smile, dem neuen Trio von Tom York, das seiner Kultband Radiohead musikalisch in nichts nachsteht. Einige der Songs des neuen Albums wurden in den berühmten Abbey Road Studios aufgenommen. Kein Wunder, dass der Geist der Beatles, speziell ihrer komplexen Spätwerke, da und dort mal kurz aufscheint. Länger sogar, dank der üppigen Streicherarrangements und kurzer Zitate im Song Friend of a Friend. Die Klavierakkorde erinnern ein wenig an Paul McCartneys Let It Be Songs. Auch der fast durchgängige Fünfvierteltakt klingt Beatlesk. Erst recht die Streicher, die sich gegen Ende in einer Klimaxfigur stetig nach oben bewegen, fast so wie im ansteigenden, berühmten Orchesterpart In a Day in the Life. Der kryptische Text gibt wieder Fragen auf. Was wird der Dichter wohl meinen mit Zeilen wie diesen? Ich kann gehen, wohin ich will. Ich muss mich nur von innen nach außen und von hinten nach vorne drehen. Mit ausgeschnittenen Formen und abgenutzten Stellen, mit ein bisschen Glitzer für den richtigen Effekt. Und sie lächeln alle, also bleibe ich wohl hier, zumindest bis die Enttäuschten sich selbst aufgefressen haben, begraben von der Taille abwärts. Hör auf, über die Schulter zu schauen. All die Fenster, Balkone, sie sehen so wackelig aus, wenn unsere Freunde rausgehen, um zu reden und zu winken und ein bisschen Sonne zu erhaschen. Ich glaube an einen anderen Zustand, wo die Fenster und Türen weit offen stehen, wo die Telefonleitungen immer besetzt sind, unfähig, einen Grund oder eine klare Antwort zu geben, begraben von der Hüfte abwärts. Hör auf, uns über die Schulter zu schauen. Wir müssen uns zusammenreißen. Von unseren Fenstern fallen wir hinunter, wenn unsere Freunde rausgehen, um zu reden, zu winken und ein bisschen Sonne zu tanken. All das Geld, wo ist es hin? Wo ist es hin? In die Tasche eines Freundes, all das Kleingeld, Kleingeld. Soweit der Songtext von Tom York, der schwer verständlich ist, aber von ihm, meist in Kopfstimme, sehr schön dafür gesungen wird, wie auch der ganze Song Friend of a Friend sehr freundlich klingt und ein Erlebnis ist für alle Beatles-Nostalgiker und für Freunde des Fünfvierteltakt. Just gotta turn myself inside out, back to front. We're cut out shapes and worn out spaces. Disappointed. Könnten die Beatles so oder so ähnlich heute klingen? Wäre das Schicksal nicht so grausam mit ihnen gewesen? Zum neuen Album von The Smile schreibt die FAZ, Zitat, Wall of Eyes ist Musik, die eine ganze Wand aus Ohren verdient. So viel gibt es in den Liedern zu entdecken, die nicht schlecht gebaut, sondern komplex gewachsen erscheinen. Der Rolling Stone resümiert in seiner Februar-Ausgabe, Zitat, ein Bravourstück, die Erfolgsgeschichte des Thom Yorke ist um ein wunderbares Kapitel reicher. Und der Musikexpress äußert sich in seiner Februar-Ausgabe zum Vergleich zwischen Radiohead und The Smile so. The Smile positionieren sich ein Stück weit links von Radiohead, freier, risikoorientierter, Zitat Ende. Quer durch die gesamte Pop-Rock-Journalie erklingt allerhöchstes Lob für das neue Album Wall of Eyes von The Smile. Einige Kritiker sprechen gar von einem Anwärter auf den Titel Album des Jahres. Ähnlich enthusiastisches Lob erhielt auch das neue Album Big Sigh der britischen Sängerin, Songwriterin, Multiinstrumentalistin und Produzentin Marika Hackman. Es ist bereits ihr viertes Studioalbum. Es erschien am 12. Januar. Der Musikexpress kürte das Album in seiner Januar-Ausgabe zum Album des Monats und die Radiosender Radio 1 und Byte FM wählten Big Sigh zum Album der Woche. Zu Recht viel Lob für ein außergewöhnliches Album zwischen Folk, Noise und Indie-Rock mit Themen, die von Ängsten und Panikattacken, aber auch von Sinnlichkeit und Hoffnung handeln. Die Multiinstrumentalistin Marika Hackman hat bis auf Bläser und Streicher komplett alles alleine eingespielt und das ganz vorzüglich, wofür ihr besonderes Lob und viel Respekt gebührt. Das Titelstück beginnt mit einem typischen Muster melancholischer Gitarrenakkorde, die zwischendurch mal im angezerrten Grunge-Stil lautstärker zur Geltung kommen. Im nicht leicht verständlichen Songtext tauchen mehrmals die Worte Radio Silence und Radio Violence auf. Einerseits also Funkstille, andererseits Radiogewalt. Wie darf man das verstehen? Thank you. Man würde doch so gerne verstehen, was Marika Hackman mit ihrem Songtext ausdrucken möchte, den sie überschrieben hat, wie das ganze Album Big Sigh. Hier der Versuch einer Übersetzung, begleitet von ihrer instrumentalen Klavierimpression The Lonely House, die zuvor schon im Hintergrund lief. Nasse Beine und Rauch im Heidekraut. Ich habe fettes, rotes Blut und Fliegen, die an meinem Leder saugen. Was macht mir nichts aus, ich fühle mich wohl. Sei meine Freude, es wäre mir ein Vergnügen. Wir haben Schmiere an den Füßen und einen Sack voller Wetter. Und wenn es so bleibt, dann hoffe ich, dass es für immer so weitergeht. Denn ich war gut, ich war schlecht, ich war besser, mir ging's schon besser, Funkstille. Ich will nicht mehr kämpfen, bin dumm, ich bin ein Narr. Ich will heute nicht reden, schlappes Maul verrät mich. Gott liebt einen Prüfer, einen Erprober. Ich werde dich anrufen, wenn ich zusammenbreche. Beuge dich nicht über mein blödes Herz. Hab Marmelade in meinen Augen. Ich weiß, mir geht's gut. Scheiß Atem, Nächte, in denen ich versuche, den Druck loszuwerden. Wenn du einen großen Bissen nimmst, ist es in Ordnung. Spucke einfach die Federn aus. denn ich war gut, ich war schlecht, ich war besser, mir ging es schon besser. Funkstille, Radio, Gewalt. Ich will heute nicht reden, die schlaffe Kinnlade verrät mich. Ich weiß, dass es mir gut geht. Soweit der Versuch einer Übersetzung. Den Inhalt, die Stimmung des Textes zu verstehen, gelingt wohl nur im Zusammenhang mit dem Hören der Musik. Das gilt für jeden Song des faszinierenden neuen Albums Big Sigh, also auch für den gleich folgenden Song Hanging, der mit wie hingetupften Klavierakkorden verhalten melancholisch beginnt, dann aber nach 3 Minuten und damit in der Schlussphase kraftvoll hymnisch aufbricht. Um die Wechselwirkung des erneut nicht leicht verständlichen Songtextes mit der Musik spürbar zu machen, hier wieder der Versuch einer Textübersetzung. Achtung, es wird dramatisch. Ich hänge an jedem deiner Worte und jedes Mal, wenn du sprichst, brennt das Seil. Vielleicht bin ich nur im Schlaf tapfer. Ich erzähle dir, wie du mich in meinen Träumen tötest. Ich will meinen Atem nicht anhalten, nicht unter Wasser gedrückt werden, wenn ich nach Luft schnappe. Jemand, der gut ist, sollte sich nicht so schlecht fühlen. Ich muss etwas getan haben, um so traurig zu sein. Und mein Herz wird nicht wachsen mit deinen Fingern in meiner Kehle. Es ist ein harter, brauner Stein, wie ein Embryo. Es wird nie ein Teil von mir sein, der es wert ist, gefunden zu werden. Ich gehe nach Hause, um zu intubieren, denn jedes Mal, wenn wir reden, ersticke ich. Erinnerst du dich, als du sagtest, ich sei eine Krankheit? Und wie du mich in deinen Träumen töten wolltest? Ich konnte nicht anders, als den Atem anzuhalten, um die Richtung zu ändern. Jetzt geht mir die Luft aus. Ein guter Mensch sollte nicht so grausam sein. Und ich weiß, du meinst es nicht so, aber ich breche auf wie eine Wunde. Und mein Herz wird nicht wachsen mit deinen Fingern in meiner Kehle. Ja, du warst ein Teil von mir. Ich bin so erleichtert, dass es weh tut. Hanging on your every word. And any time you talk, the rope is burning. And maybe I'm just brave when I'm asleep. I tell you how you kill me in my dreams. I wouldn't like to hold my breath, to be pushed underwater when I'm coming up for air. Somebody could shouldn't feel so bad. Well, I must have done something to deserve to feel this sad. And my heart won't grow with your fingers down my throat. It's a hard brown stone like an embryo. It will never be a part of me worth finding. To intubate, 'cause every time we talk, I suffocate. Remember when he said I'm a disease, and how he'd like to kill me in your dreams. I couldn't help but hold my breath for a change in that. And my heart. It's a hard brown stone, like an embryo. It will never be a part of me worth finding. Auf diesen Song Hanging ist ihre Schöpferin Marika Hackman besonders stolz, sagte sie in einem Interview. Der Popkritiker Vitus Aumann hat eine sehr schöne und zutreffende Beschreibung des Albums Big Sigh geliefert. Überschrift Ächzen und Stöhnen, Zitat: Das Schöne an Seufzern ist ja, dass sie in so vielen verschiedenen Situationen der perfekte Ausdruck sind. Klar denkt man wahrscheinlich erstmal an Frust oder an andere Unbequemlichkeiten. Aber ein Seufzer kann ja zum Beispiel auch Ausdruck von Sehnsucht sein. Genauso ambivalent geht Marika Hackman mit den Emotionen ihrer Platte um. Zwischen herzzerfetzendem Liebeskummer und unverfrorener Lust liegen bei ihr zum Beispiel gerade mal ein paar Minuten. Klar geht die Sängerin wie immer ziemlich schonungslos und direkt mit ihren negativen Emotionen um. Trotzdem fühlt sich Big Sigh wahnsinnig kämpferisch an. Hier wird nicht nur wehgeklagt. Marika stellt sich mutig ihren Problemen entgegen und auch wenn sie nicht jeden Missstand aus der Welt schaffen kann, fühlt sich das Album wie eine große Befreiung an. Ein kleiner oder großer Seufzer kann den Tag halt doch ein gutes Stück besser machen. Zitat Ende. Sehr viel leichter und aufgeräumter und dennoch vielschichtig klingt die Musik des Kölner World Music Quartetts Antigua um die Sängerin, Songschreiberin und Perkussionistin Elsa Johanna Mohr. Sie hat einige Jahre in Brasilien gelebt und bringt entsprechend viel Latin-Feeling in die Musik von Antigua ein. Das neue, inzwischen zweite Studioalbum der Band, Trovador, erschien am 19. Januar. Passend zu den aktuellen Massendemos gegen Fremdenfeindlichkeit und für eine pluralistische, weltoffene Gesellschaft verbindet die Musik von Antigua Elemente des europäischen Gypsy Jazz mit Bossa Nova aus Brasilien, Mariachi-Musik aus Mexiko, Cumbia aus Kolumbien und Polyrhythmik aus Schwarzafrika. Ein gutes Beispiel ist der Titel Sueños de ayer, Träume von gestern. Llegando al cielo y volver a ser una niña de nuevo, vuelvo a caer en tus brazos abiertos. Sueños de ayer, los recuerdos de mi padre ya se van con el aire. Las canciones de mi madre mueven hojas al baile. Llegando al cielo y volver a ser una niña de nuevo, vuelvo a caer en tus brazos abiertos. Puedo ver el horizonte oscureciendo. Somos un mismo ser. Das ist Musik, die den kreativen Reichtum des kulturellen Austauschs hörbar macht und all den engstirnig bornierten Fremdenhassern entgegengehalten werden muss. Kontrabass, Gitarre, Geige, Perkussion und Gesang plus eine weltmusikalisch grenzenlos aufgeschlossene Haltung. Das reicht schon für eine akustische Weltenumarmung und macht wunderbare, bereichernde Musikerfahrungen möglich. Trovador, Troubadour, so heißt das neue Album der Kölner weltmusikalischen Jazzgruppe Antigua. Dass die Band absolut nicht im Milieu der Jute-Taschen und Latzhosen zu Hause ist, beweist Antigua mit einer eigenen Bearbeitung des Welthits No One Knows der US-amerikanischen Stoner-Rockband Queens of the Stone Age. Im Text des Songs heißt es: Wir bekommen manche Regeln zum Befolgen, diese und jene, das und dies, keiner weiß es. Wir bekommen diese Pillen zum Schlucken. Ich reise durch die Wüste, in meinem Verstand gibt es keine Hoffnung. Ich treibe am Ozean entlang, tote Rettungsboote in der Sonne. Der Himmel lächelt auf mich herab, was für ein Geschenk hier unten. Aber keiner weiß es. No one. Antigua ist der Name einer Karibikinsel der kleinen Antillen, ist aber auch der Name des Kölner Weltmusik-Jazz-Quartetts um die Sängerin Elsa Johanna Mohr. Deren neues Album trägt den sprechenden Titel Trovador. Ein weiteres, nicht alltägliches Januar-Album hat der aus Sizilien stammende, in der italienischen Schweiz lebende Vorzeigemusiker der italienischen Cantautori Pippo Pollina veröffentlicht. Am 12. Januar erschien Nel Attimo in diesem Moment. Der Untertitel lautet Dieci canzoni fatte a mano, also 10 handgemachte Lieder, was klarstellt, dass nur akustische Instrumente zum Einsatz kamen. Pippo Pollina spielt Klavier und Gitarre und lässt sich nur bei wenigen Canzoni von Cello und Klarinette begleiten. Im folgenden Lied sind alle 4 Instrumente zu hören. In seinen Liedern blickt er dem Alltag über die Schulter und porträtiert uns Menschen in unserer ganzen Ambivalenz. »Ich will es nicht tun«, sagte er. Und dann tat er es doch. Darum geht es im Lied »Frutto acerbo«, die unreife Frucht. Daraus ein paar Textzeilen, begleitet vom instrumentalen Gitarrenstück »Playa Larga«, das zuvor schon zu hören war, gespielt von Pippo Pollina. Unter dem Bett besang der Teufel schon den Sieg. Im Dunkel die Angst vor dem Schlaf. Die Mädchen, die lachten hinter dem Rücken der heimlichen Leidenschaft. Ich träumte davon, sie anzuhalten. Aber meine Stimme ging im Wind verloren. Dann kam der Winter hinter der großen weißen Sonne. Wie viel Liebe brach in mir auf. Ich erinnere mich noch an diesen seltsamen Tag. Ich sagte aufrichtig, ich will es nicht tun. Aber ich bat sie, zu bleiben. Sotto il letto il diavolo cantava già vittoria e nel buio la paura prima di dormire per il primo giuramento che ho strappato al sole a primavera il sasso nello sta che rimbalzava così forte in noi nel rotolarci sotto il fieno soffriva il cuore frutto ancora acerbo. State a sera via di corsa all'osteria per ripetere a mio padre la minestra è fredda nel silenzio verso casa la sua mano triste e le ragazze che ridevano dietro le spalle dei segreti ardori io mi sognavo di fermarle ma la mia voce si perdeva al vento dietro al sole grande bianco quanto amore mi scoppiava dentro ricordo ancora quello strano giorno dissi sincero non lo voglio di restare per un minuto solo. Die Überschrift dieser Stunde lautete: Der Januar war gut. Er hat uns wunderbare neue Musik offeriert und viel Hoffnung gegeben, dass brighter days bevorstehen, hellere Tage, bessere Tage. Vieles, was im Januar zu erleben war, spricht dafür. Den Abschluss dieser Sendung macht der Song Brighter Days der französischen multiethnisch besetzten Band Lehman's Brothers, deren Mitglieder einen arabischen und afrikanischen Migrationshintergrund haben. Sie gehören alle dazu, sie werden alle gebraucht und hoch geschätzt. Mit der Hoffnung auf Brighter Days geht dieser Kramladen mit Volker Rebell zu Ende. Der Song Brighter Days entstammt dem Album Playground. Veröffentlichungstermin 2. Februar 2024. Hallo, ihr hört Byte FM und ich bin Christa Herdring. Byte FM finanziert sich durch den Verein Freunde von Byte FM, also durch Hörerinnen und Hörer wie euch. Mit eurem Mitgliedsbeitrag macht ihr möglich, dass Byte FM senden kann. Wenn ihr noch kein Mitglied seid, werdet Freundin oder Freund von Byte FM. Das geht schnell über die Byte FM Homepage, Menüpunkt Freunde. Byte FM braucht euch. Vielen Dank.